Alfons Klinne, der Polizist von Twann, fand am Morgen des 3. November 1948 dort, wo die Straße von Lamboin, eines der Tessenbergdörfer, aus dem Walde der Twannbachschlucht hervortritt, einen blauen Mercedes, der am Straßenrande stand. Es herrschte Nebel, wie oft in diesem Spätherbst, und eigentlich war Klinne am Wagen schon vorbeigegangen, als er doch wieder zurückkehrte. Es war ihm nämlich beim Vorbeischreiten gewesen, nachdem er flüchtig durch die trüben Scheiben des Wagens geblickt hatte, als sei der Fahrer auf das Steuer niedergesunken. Er glaubte, dass der Mann betrunken sei, denn als ordentlicher Mensch kam er auf das Nächstliegende. Er wollte daher dem Fremden nicht amtlich, sondern menschlich begegnen. Er trat mit der Absicht ans Automobil, den Schlafenden zu wecken, ihn nach Twann zu fahren und dem Hotel Bären bei schwarzem Kaffee und einer Mehlsuppe nüchtern werden zu lassen. Denn es war zwar verboten, betrunken zu fahren, aber nicht verboten, betrunken in einem Wagen, der am Straßenrande stand, zu schlafen. Klinner öffnete die Wagentüre und legte dem Fremden die Hand väterlich auf die Schultern. Er bemerkte jedoch im gleichen Augenblick, dass der Mann tot war. Die Schläfen waren durchschossen. Auch sah Klinner jetzt, dass die rechte Wagentüre offen stand. Im Wagen war nicht viel Blut, und der dunkelgraue Mantel, den die Leiche trug, schien nicht einmal beschmutzt. Aus der Manteltasche glänzte der Rand einer gelben Brieftasche. Klinne, der sie hervorzog, konnte ohne Mühe feststellen, dass es sich beim Toten um Ulrich Schmid handelte, Polizeileutnant der Stadt Bern. Klinne wusste nicht recht, was er tun sollte. Als Dorfpolizist war ihm ein so blutiger Fall noch nie vorgekommen. Er lief am Straßenrande hin und her. Als die aufgehende Sonne durch den Nebel brach und den Toten beschien, war ihm das unangenehm. Er kehrte zum Wagen zurück, hob den grauen Filzhut auf, der zu Füßen der Leiche lag, und drückte ihr den Hut über den Kopf, so tief, dass er die Wunde an den Schläfen nicht mehr sehen konnte. Dann war ihm wohler. Der Polizist ging wieder zum anderen Straßenrand, der gegen Twann lag, und wischte sich den Schweiß von der Stirne. Dann fasste er einen Entschluss. Er schob den Toten auf den zweiten Vordersitz, setzte ihn sorgfältig aufrecht, befestigte den leblosen Körper mit einem Lederriemen, den er im Wageninnern gefunden hatte, und rückte selbst ans Steuer. Der Motor lief nicht mehr, doch brachte Klinner den Wagen ohne Mühe die steile Straße nach Twann hinunter vor den Bären. Dort ließ er tanken, ohne dass jemand in der vornehmen und unbeweglichen Gestalt einen Toten erkannt hätte. Das war Klinner, der Skandale hasste, nur recht. Und so schwieg er. Wie er jedoch den See entlang gegen Biel fuhr, verdichtete sich der Nebel wieder, und von der Sonne war nichts mehr zu sehen. Der Morgen wurde finster wie der letzte Tag. Klinner geriet mitten in eine lange Automobilkette, ein Wagen hinter dem anderen, die aus einem unerklärlichen Grunde noch langsamer fuhr, als es in diesem Nebel nötig gewesen wäre. Fast ein Leichenzug, wie Klinner unwillkürlich dachte. Der Tote saß bewegungslos neben ihm, und nur manchmal, bei einer Unebenheit der Straße etwa, nickte er mit dem Kopf, wie ein alter, weiser Chinese, so dass Klinner es immer weniger zu versuchen wagte, die anderen Wagen zu überholen. Sie erreichten Biel mit großer Verspätung. Während man die Untersuchung der Hauptsache nach von Biel aus einleitete, wurde in Bern der traurige Fund Kommissär Berlach übergeben, der auch Vorgesetzter des Toten gewesen war. Berlach hatte lange im Auslande gelebt und sich in Konstantinopel und dann in Deutschland als bekannter Kriminalist hervorgetan. Zuletzt war er der Kriminalpolizei Frankfurt am Main vorgestanden. Doch kehrte er schon 33 in seine Vaterstadt zurück. Der Grund seiner Heimreise war nicht so sehr seine Liebe zu Bern, das er oft sein goldenes Grab nannte, sondern eine Ohrfeige gewesen, die er einem hohen Beamten der damaligen neuen deutschen Regierung gegeben hatte. In Frankfurt wurde damals über diese Gewalttätigkeit viel gesprochen, und in Bern bewertete man sie, je nach dem Stand der europäischen Politik, zuerst als empörend, dann als verurteilungswert, aber doch noch begreiflich und endlich sogar als die einzige für einen Schweizer mögliche Haltung. Dies aber erst 45. Das Erste, was Berlach im Fall Schmied tat, war, dass er anordnete, die Angelegenheit die ersten Tage geheim zu behandeln. Eine Anordnung, die er nur mit dem Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit durchzubringen vermochte. Man weiß zu wenig und die Zeitungen sind sowieso das Überflüssigste, was in den letzten 2000 Jahren erfunden worden ist, meinte er. Berlach schien sich von diesem geheimen Vorgehen offenbar viel zu versprechen, im Gegensatz zu seinem Chef, Dr. Lucius Lutz, der auch auf der Universität über Kriminalistik las. Dieser Beamte, in dessen stadtbernisches Geschlecht ein Basler Erbonkel wohltuend eingegriffen hatte, war eben von einem Besuch der New Yorker und Chicagoer Polizei nach Bern zurückgekehrt und erschüttert über den vorweltlichen Stand der Verbrecherabwehr der schweizerischen Bundeshauptstadt, wie er zu Polizeidirektor Freiberger anlässlich einer gemeinsamen Heimfahrt im Tram offen sagte. Noch am gleichen Morgen ging Berlach, nachdem er noch einmal mit Biel telefoniert hatte, zu der Familie Schönler an der Bantiger Straße, wo Schmied gewohnt hatte. Berlach schritt zu Fuß die Altstadt hinunter und über die Niedeckbrücke, wie er es immer gewohnt war, denn Bern war seiner Ansicht nach eine viel zu kleine Stadt für Trams und dergleichen. Die Haspeltreppen stieg er etwas mühsam hinauf, denn er war über 60 und spürte das in solchen Momenten. Doch befand er sich bald vor dem Hause Schönler und läutete. Es war Frau Schönler selbst, die öffnete, eine kleine, dicke, nicht unvornehme Dame, die Berlach sofort einließ, da sie ihn kannte. Schmied musste diese Nacht dienstlich verreisen. Ganz plötzlich musste er gehen und er hat mich gebeten, ihm etwas nachzuschicken. Ich bitte Sie, mich in sein Zimmer zu führen, Frau Schönler. Die Dame nickte und sie gingen durch den Korridor an einem großen Bilde in schwerem Goldrahmen vorbei. Berlach schaute hin. Es war die Toteninsel. Wo ist Herr Schmied denn? Fragte die dicke Frau, indem sie das Zimmer öffnete. Im Ausland, sagte Berlach und schaute nach der Decke hinauf. Das Zimmer lag zu ebener Erde und durch die Gartentüre sah man in einen kleinen Park, in welchem alte braune Tannen standen, die krank sein mussten, denn der Boden war dicht mit Nadeln bedeckt. Es musste das schönste Zimmer des Hauses sein. Berlach ging zum Schreibtisch und schaute sich aufs Neue um. Auf dem Divan lag eine Krawatte des Toten. Herr Schmied ist sicher in den Tropen, nicht wahr, Herr Berlach? Fragte ihn Frau Schönler neugierig. Berlach war etwas erschrocken. Nein, er ist nicht in den Tropen, er ist mehr in der Höhe. Frau Schönler machte runde Augen und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Mein Gott, im Himalaya. So ungefähr. Sie haben es beinahe erraten. Er öffnete eine Mappe, die auf dem Schreibtisch lag und die er sogleich unter den Arm klemmte. Sie haben gefunden, was Sie Herrn Schmied nachschicken müssen. Das habe ich. Er schaute sich noch einmal um, vermied es aber, ein zweites Mal nach der Krawatte zu blicken. Er ist der beste Untermieter, den wir je gehabt haben. Und nie gab's Geschichten mit Damen oder so, versicherte Frau Schönler. Berlach ging zur Türe. Hin und wieder werde ich einen Beamten schicken oder selber kommen. Schmied hat noch wichtige Dokumente hier, die wir vielleicht brauchen. Werde ich von Herrn Schmied eine Postkarte aus dem Ausland erhalten? Mein Sohn sammelt Briefmarken. Aber Berlach runzelte die Stirne und bedauerte, indem er Frau Schönler nachdenklich ansah. Wohl kaum, denn von solchen dienstlichen Reisen schickt man gewöhnlich keine Postkarten. Das ist verboten. Da schlug Frau Schönler aufs Neue die Hände über dem Kopf zusammen und meinte verzweifelt: Was die Polizei nicht alles verbietet. Berlach ging und war froh, aus dem Hause hinaus zu sein. Tief in Gedanken versunken, aß er gegen seine Gewohnheit nicht in der Schmiedstube, sondern im Dütheatre zu Mittag. Aufmerksam in der Mappe blätternd und lesend, die er von Schmieds Zimmer geholt hatte, und kehrte dann nach einem kurzen Spaziergang über die Bundesterrasse gegen 2 Uhr auf sein Büro zurück, wo ihn die Nachricht erwartete, dass der tote Schmied nun von Biel angekommen sei. Er verzichtete jedoch darauf, seinem ehemaligen Untergebenen einen Besuch abzustatten, denn er liebte Tote nicht und ließ sie daher meistens in Ruhe. Den Besuch bei Lutz hätte er auch gern unterlassen, doch musste er sich fügen. Er verschloss Schmieds Mappe sorgfältig in seinem Schreibtisch, ohne sie noch einmal durchzublättern, zündete sich eine Zigarre an und ging in Lutzens Büro, wohl wissend, dass sich der jedes Mal über die Freiheit ärgerte, die sich der Alte mit seinem Zigarrenrauchen herausnahm. Nur einmal vor Jahren hatte Lutz eine Bemerkung gewagt. Aber mit einer verächtlichen Handbewegung hatte Berlach geantwortet, er sei unter anderem 10 Jahre in türkischen Diensten gestanden und habe immer in den Zimmern seiner Vorgesetzten in Konstantinopel geraucht. Eine Bemerkung, die umso gewichtiger war, als sie nie nachgeprüft werden konnte. Dr. Lucius Lutz empfing Berlach nervös, da seiner Meinung nach noch nichts unternommen worden war, und wies ihm einen bequemen Sessel in der Nähe seines Schreibtisches an. Noch nichts aus Biel? Noch nichts. Merkwürdig. Dabei arbeiten die doch wie wild. Berlach setzte sich und sah flüchtig nach den Trafele-Bildern, die an den Wänden hingen, farbige Federzeichnungen, auf denen bald mit und bald ohne General unter einer großen flatternden Fahne Soldaten entweder von links nach rechts oder von rechts nach links marschierten. Es ist wieder einmal mit einer immer neuen, steigenden Angst zu sehen, wie sehr die Kriminalistik in diesem Lande noch in den Kinderschuhen steckt. Ich bin, weiß Gott, an vieles im Kanton gewöhnt. Aber das Verfahren, wie man es hier einem toten Polizeileutnant gegenüber offenbar für natürlich ansieht, wirft ein so schreckliches Licht auf die berufliche Fähigkeit unserer Dorfpolizei, dass ich noch jetzt erschüttert bin. Beruhigen Sie sich, Dr. Lutz. Unsere Dorfpolizei ist ihrer Aufgabe sicher ebenso sehr gewachsen wie die Polizei von Chicago. Und wir werden schon noch herausfinden, wer den Schmied getötet hat. Haben Sie irgendwen im Verdacht, Kommissär Berlach? Berlach sah Lutz lange an und sagte endlich: Ja, ich habe irgendwen im Verdacht, Dr. Lutz. Wen denn? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Nun, das ist ja interessant. Ich weiß, dass Sie immer bereit sind, Kommissär Berlach, einen Fehlgriff gegen die großen Erkenntnisse der modernen wissenschaftlichen Kriminalistik zu beschönigen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass die Zeit fortschreitet und auch vor den berühmtesten Kriminalisten nicht Halt macht. Ich habe in New York und Chicago Verbrechen gesehen, von denen Sie in unserem lieben Bern doch wohl nicht die richtige Vorstellung haben. Nun ist aber ein Polizeileutnant ermordet worden. Das sichere Anzeichen, dass es auch hier im Gebäude der öffentlichen Sicherheit zu krachen beginnt. Und da heißt es, rücksichtslos eingreifen. Gewiss, das tue er ja auch, antwortete Berlach. Na, dann sei es ja gut, entgegnete Lutz und hustete. An der Wand tickte eine Uhr. Berlach legte seine linke Hand sorgfältig auf den Magen und drückte mit der rechten die Zigarre im Aschenbecher aus, den ihm Lutz hingestellt hatte. Er sei, sagte er, seit längerer Zeit nicht mehr so ganz gesund. Der Arzt wenigstens mache ein langes Gesicht. Er leide oft an Magenbeschwerden und er bitte deshalb Dr. Lutz, ihm einen Stellvertreter in der Mordsache Schmied beizugeben, der das Hauptsächliche ausführen könnte. Berlach wolle dann den Fall mehr vom Schreibtisch aus behandeln. Lutz war einverstanden. Wen denken Sie sich als Stellvertreter? Chance. Er ist zwar noch in den Ferien im Berner Oberland, aber man kann ihn ja heimholen. Ich bin mit ihm einverstanden. Chance ist ein Mann, der immer bemüht ist, kriminalistisch auf der Höhe zu bleiben. Dann wandte er Berlach den Rücken zu und schaute zum Fenster auf den Waisenhausplatz hinaus, der voller Kinder war. Plötzlich überkam ihn eine unbändige Lust, mit Berlach über den Wert der modernen wissenschaftlichen Kriminalistik zu disputieren. Er wandte sich um, aber Berlach war schon gegangen. Wenn es auch schon gegen 5 ging, beschloss Berlach, doch noch an diesem Nachmittag nach Twann zum Tatort zu fahren. Er nahm Blatter mit, einen großen, aufgeschwemmten Polizisten, der nie ein Wort sprach, den Berlach deshalb liebte und der auch den Wagen führte. In Twann wurden sie von Klinner empfangen, der ein trotziges Gesicht machte, da er einen Tadel erwartete. Der Kommissär war jedoch freundlich, schüttelte Klinner die Hand und sagte, dass es ihn freue, einen Mann kennenzulernen, der selber denken könne. Klenner war über dieses Wort stolz, obgleich er nicht recht wusste, wie es vom Alten gemeint war. Er führte Berlach die Straße gegen den Tessenberg hinauf zum Tatort. Platter trottete nach und war mürrisch, weil man zu Fuß ging. Berlach verwunderte sich über den Namen Lamboin. Lamlingen heißt es auf Deutsch. So, so. Das ist schöner. Sie kamen zum Tatort. Die Straßenseite zu ihrer Rechten lag gegen Twann und war mit einer Mauer eingefasst. Wo war der Wagen, Kleine? Hier, antwortete der Polizist und zeigte auf die Straße. Fast in der Straßenmitte. Und da Berlach kaum hinschaute? Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte den Wagen mit dem Toten noch hier stehen lassen. Wieso? Sagte Berlach und schaute die Jurafelsen empor. Tote schafft man so schnell als möglich fort. Die haben nichts mehr unter uns zu suchen. Sie haben schon recht getan, den Schmied nach Biel zu führen. Berlach trat an den Straßenrand und sah nach Twann hinunter. Nur Weinberge lagen zwischen ihm und der alten Ansiedlung. Die Sonne war schon untergegangen. Die Straße krümmte sich wie eine Schlange zwischen den Häusern und am Bahnhof stand ein langer Güterzug. Hat man denn nichts gehört da unten, Kleiner? Das Städtchen ist doch ganz nah. Da müsste man jeden Schuss hören. Man hat nichts gehört aus den Motor, die Nacht durchlaufen. Aber man hat nichts Schlimmes dabei gedacht. Natürlich. Wie sollte man auch? Er sah wieder auf die Rebberge. Wie ist der Wein dieses Jahr, Kleiner? Gut. Wir können ihn ja dann versuchen. Das ist wahr. Ein Glas neuen möchte ich jetzt gerne trinken. Und er stieß mit seinem rechten Fuß auf etwas Hartes. Er bückte sich und hielt ein vorne breitgedrücktes, längliches, kleines Metallstück zwischen den hageren Fingern. Klenner und Blatter sahen neugierig hin. Eine Revolverkugel. Wie Sie das wieder gemacht haben, Herr Kommissär? Das ist nur Zufall, sagte Berlach. Und sie gingen nach Twann hinunter. Der neue Twanner schien Berlach nicht gut getan zu haben, denn er erklärte am nächsten Morgen, er habe die ganze Nacht erbrechen müssen. Lutz, der dem Kommissär auf der Treppe begegnete, war über dessen Befinden ehrlich besorgt und riet ihm, zum Arzt zu gehen. Schon, schon, brummte Berlach und meinte, er liebe die Ärzte noch weniger als die moderne wissenschaftliche Kriminalistik. In seinem Büro ging es ihm besser. Er setzte sich hinter den Schreibtisch und holte die eingeschlossene Mappe des Toten hervor. Berlach war noch immer in die Mappe vertieft, als sich um 10 Uhr Chance bei ihm meldete, der schon am Vortag spät nachts aus seinen Ferien heimgekehrt war. Berlach fuhr zusammen, denn im ersten Moment glaubte er, der tote Schmied komme zu ihm. Chance trug den gleichen Mantel wie Schmied und einen ähnlichen Filzhut. Nur das Gesicht war anders. Es war ein gutmütiges, volles Antlitz. Es ist gut, dass Sie da sind, Chance. Wir müssen den Fall Schmied besprechen. Sie sollen ihn der Hauptsache nach übernehmen. Ich bin nicht so gesund. Ja, ich weiß Bescheid. Chance setzte sich, nachdem er den Stuhl an Berlachs Schreibtisch gerückt hatte, auf den er nun den linken Arm legte. Auf dem Schreibtisch war die Mappe Schmieds aufgeschlagen. Berlach lehnte sich in seinen Sessel zurück. Ihnen kann ich es ja sagen, ich habe zwischen Konstantinopel und Bern Tausende von Polizeimännern gesehen. Gute und schlechte. Viele waren nicht besser als das arme Gesindel, mit dem wir die Gefängnisse aller Art bevölkern, nur dass sie zufällig auf der anderen Seite des Gesetzes standen. Aber auf den Schmied lasse ich nichts kommen. Der war der Begabteste. Der war berechtigt, uns alle einzustecken. Er war ein klarer Kopf, der wusste, was er wollte, und verschwieg, was er wusste, um nur dann zu reden, wenn es nötig war. An dem müssen wir uns ein Beispiel nehmen, Chance. Der war uns über. Chance wandte seinen Kopf langsam Berlach zu, denn er hatte zum Fenster hinausgesehen und sagte, »Das ist möglich.« Berlach sah es ihm an, dass er nicht überzeugt war. Wir wissen nicht viel über seinen Tod. Diese Kugel, das ist alles, fuhr der Kommissär fort Und damit legte er die Kugel auf den Tisch, die er in Twan gefunden hatte. Chance nahm sie und schaute sie an. Die kommt aus einem Armee-Revolver, sagte er und gab die Kugel wieder zurück. Berlach klappte die Mappe auf seinem Schreibtisch zu. Vor allem wissen wir nicht, was Schmied in Twan oder Lamlingen zu suchen hatte. Dienstlich war er nicht am Bieler See. Ich hätte von dieser Reise gewusst. Es fehlt uns jedes Motiv, das seine Reise dorthin auch nur ein wenig wahrscheinlich machen würde. Chance hörte auf das, was Berlach sagte, nur halb hin, legte ein Bein über das andere und bemerkte: Wir wissen nur, wie Schmied ermordet wurde. Wie wollen Sie das nun wieder wissen? Fragte der Kommissär, nicht ohne Überraschung, nach einer Pause. Schmieds Wagen hat das Steuer links und Sie haben die Kugel am linken Straßenrand gefunden, vom Wagen aus gesehen. Dann hat man in Twan den Motor die Nacht durchlaufen gehört. Schmied wurde vom Mörder angehalten, wie er von Lormois nach Twan hinunterfuhr. Wahrscheinlich kannte er den Mörder, weil er sonst nicht gestoppt hätte. Schmied öffnete die rechte Wagentüre, um den Mörder aufzunehmen und setzte sich wieder ans Steuer. In diesem Augenblick wurde er erschossen. Schmied muss keine Ahnung von der Absicht des Mannes gehabt haben, der ihn getötet hat. Berlach überlegte sich das noch einmal und sagte dann: Jetzt will ich mir doch eine Zigarre anzünden. Und darauf, wie er sie in Brand gesteckt hatte: Sie haben recht, Chance. So ähnlich muss es zugegangen sein zwischen Schmied und seinem Mörder. Ich will Ihnen das glauben. Aber das erklärt immer noch nicht, was Schmied auf der Straße von Twan nach Lamlingen zu suchen hatte. Chance gab zu bedenken, dass Schmied unter seinem Mantel einen Gesellschaftsanzug getragen habe. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, haben Sie denn den Toten nicht gesehen? Nein, ich liebe Tote nicht. Aber er stand doch auch im Protokoll. Ich liebe Protokolle noch weniger. Chance schwieg. Berlach jedoch konstatierte: Das macht den Fall nur noch komplizierter. Was wollte Schmied mit einem Gesellschaftsanzug in der Twanbachschlucht? Das mache den Fall vielleicht einfacher, antwortete Chance. Es wohnten in der Gegend von Lambois sicher nicht viele Leute, die in der Lage seien, Gesellschaften zu geben, an denen man einen Frack trage. Er zog einen kleinen Taschenkalender hervor und erklärte, dass dies Schmieds Kalender sei. Ich kenne ihn, nickte Berlach. Es steht nichts drin, was wichtig ist. Chance widersprach. Schmied hat sich für Mittwoch, den 2. November, ein G notiert. An diesem Tage ist er kurz vor Mitternacht ermordet worden, wie der Gerichtsmediziner meint. Ein weiteres G steht am Mittwoch, den 26. und wieder am Dienstag, den 18. Oktober. G kann alles Mögliche heißen. Ein Frauenname oder sonst was? Ein Frauenname kann es kaum sein. Schmieds Freundin heißt Anna. Und Schmied war solid. Von der weiß ich auch nichts, gab der Kommissär zu. Und wie er sah, dass Chance über seine Unkenntnis erstaunt war, sagte er: Mich interessiert eben nur, wer Schmieds Mörder ist, Chance. Der sagte höflich: Natürlich. Schüttelte den Kopf und lachte. Was Sie doch für ein Mensch sind, Kommissär Berlach. Ich bin ein großer, alter, schwarzer Kater, der gern Mäuse frisst. Chance wusste nicht recht, was er darauf erwidern sollte, und erklärte endlich: An den Tagen, die mit G bezeichnet sind, hat Schmied jedes Mal den Frack angezogen und ist mit seinem Mercedes davongefahren. Woher wissen Sie das wieder? Von Frau Schönlach. So, so, antwortete Berlach und schwieg. Aber dann meinte er: Ja, das sind Tatsachen. Chance schaute dem Kommissär aufmerksam ins Gesicht, zündete sich eine Zigarette an und sagte zögernd: Herr Dr. Lutz sagte mir, Sie hätten einen bestimmten Verdacht. Ja, den habe ich, Chance. Da ich nun Ihr Stellvertreter in der Mordsache Schmied geworden bin, wäre es nicht vielleicht besser, wenn Sie mir sagen würden, gegen wen sich Ihr Verdacht richtet, Kommissär Berlach? Sind Sie, antwortete Berlach langsam, ebenso sorgfältig jedes Wort überlegend wie Chance. Mein Verdacht ist nicht ein kriminalistisch-wissenschaftlicher Verdacht. Ich habe keine Gründe, die ihn rechtfertigen. Sie haben gesehen, wie wenig ich weiß. Ich habe eigentlich nur eine Idee, wer als Mörder in Betracht kommen könnte. Aber der, den es angeht, muss die Beweise, dass er es gewesen ist, noch liefern. Wie meinen Sie das, Kommissär? Nun, ich muss warten, bis die Indizien zum Vorschein gekommen sind, die seine Verhaftung rechtfertigen. Wenn ich mit Ihnen zusammenarbeiten soll, muss ich wissen, gegen wen sich meine Untersuchung richten muss. Vor allem müssen wir objektiv bleiben. Das gilt für mich, der ich einen Verdacht habe, und für Sie, der den Fall zur Hauptsache untersuchen wird. Ob sich mein Verdacht bestätigt, weiß ich nicht. Ich warte Ihre Untersuchung ab. Sie haben Schmieds Mörder festzustellen, ohne Rücksicht darauf, dass ich einen bestimmten Verdacht habe. Wenn der, den ich verdächtige, der Mörder ist, werden Sie selbst auf ihn stoßen. Freilich im Gegensatz zu mir auf eine einwandfreie, wissenschaftliche Weise. Wenn er es nicht ist, werden Sie den Richtigen gefunden haben. Und es wird nicht nötig gewesen sein, den Namen des Menschen zu wissen, den ich falsch verdächtigt habe. Sie schwiegen eine Weile. Dann fragte der Alte: Sind Sie mit unserer Arbeitsweise einverstanden? Chance zögerte einen Augenblick, bevor er antwortete: Gut, ich bin einverstanden. Was wollen Sie nun tun, Chance? Der Gefragte trat zum Fenster. Für heute hat sich Schmied ein G angezeichnet. Ich will nach Lambois fahren und sehen, was ich herausfinde. Ich fahre um 7, zur selben Zeit, wie das Schmied auch immer getan hat, wenn er nach dem Tessenberg gefahren ist. Er kehrte sich wieder um und fragte höflich, aber wie zum Scherz: Fahren Sie mit, Kommissär? Ja, Chance. Ich fahre mit. Gut. Um 7, sagte Chance, etwas verwirrt, denn er hatte nicht damit gerechnet. In der Türe kehrte er sich noch einmal um. Sie waren doch auch bei Frau Schönler, Kommissär Derlach. Haben Sie denn dort nichts gefunden? Der Alte antwortete nicht sogleich, sondern verschloss erst die Mappe im Schreibtisch und nahm dann den Schlüssel zu sich. Nein, Chance, ich habe nichts gefunden. Sie können nun gehen, sagte er endlich. Um 7 Uhr fuhr Chance zu Berlach in den Altenberg, wo der Kommissär seit 33 in einem Hause an der Aare wohnte. Es regnete. Und der schnelle Polizeiwagen kam in der Kurve bei der Niedeckbrücke ins Gleiten. Chance fing ihn jedoch gleich wieder auf. In der Altenbergstraße fuhr er langsam, denn er war noch nie bei Berlach gewesen und spähte durch die nassen Scheiben nach dessen Hausnummer, die er mühsam erriet. Doch regte sich auf sein wiederholtes Hupen niemand im Haus. Chance verließ den Wagen und eilte durch den Regen zur Haustüre. Er drückte nach kurzem Zögern die Falle nieder, da er in der Dunkelheit keine Klingel finden konnte. Die Tür war unverschlossen und Chance trat in den Vorraum. Er sah sich einer halboffenen Türe gegenüber, durch die ein Lichtstrahl fiel. Er schritt auf die Türe zu und klopfte, erhielt jedoch keine Antwort, worauf er sie ganz öffnete. Er blickte in eine Halle. An den Wänden standen Bücher und auf dem Divan lag Berlach. Der Kommissär schlief, doch er schien schon zur Fahrt an den Bielersee bereit zu sein, denn er war im Wintermantel. In der Hand hielt er ein Buch. Chance hörte seine ruhigen Atemzüge und war verlegen. Der Schlaf des Alten und die vielen Bücher kamen ihm unheimlich vor. Er sah sich sorgfältig um. Der Raum besaß keine Fenster, doch in jeder Wand eine Türe, die zu weiteren Zimmern führen musste. In der Mitte stand ein großer Schreibtisch. Chance erschrak, als er ihn erblickte, denn auf ihm lag eine große, eherne Schlange. Die habe ich aus Konstantinopel mitgebracht, kam nun eine ruhige Stimme vom Divan her, und Berlach erhob sich. Sie sehen, Chance, ich bin schon im Mantel. Wir können gehen. Entschuldigen Sie mich. Sie schliefen und haben mein Kommen nicht gehört. Ich habe keine Klingel an der Haustüre gefunden. Ich habe keine Klingel. Ich brauche sie nicht. Die Haustüre ist nie verschlossen. Auch wenn Sie fort sind? Auch wenn ich fort bin. Es ist immer spannend, heimzukehren und zu sehen, ob einem etwas gestohlen worden ist oder nicht. Chance lachte und nahm die Schlange aus Konstantinopel in die Hand. Mit der bin ich einmal fast getötet worden, bemerkte der Kommissär etwas spöttisch, und Chance erkannte erst jetzt, dass der Kopf des Tieres als Griff zu benutzen war und dessen Leib die Schärfe einer Klinge besaß. Verdutzt betrachtete er die seltsamen Ornamente, die auf der schrecklichen Waffe funkelten. Berlach stand neben ihm. »Seid klug wie die Schlange«, sagte er und musterte Chance lange und nachdenklich. »Und sanft wie die Tauben«, und tippte Chance leicht auf die Schultern. »Ich habe geschlafen, seit Tagen das erste Mal. Der verfluchte Magen.« »Ist es denn so schlimm?« »Ja, es ist so schlimm.« »Sie sollten zu Hause bleiben, Herr Berlach. Es ist kaltes Wetter und es regnet.« »Unsinn. Es gilt, einen Mörder zu finden. Das könnte Ihnen gerade so passen, dass ich zu Hause bleibe.« Wie sie nun im Wagen saßen und über die Niedeckbrücke fuhren, sagte Berlach: »Warum fahren Sie nicht über den Aargauer Stalden nach Zollikofen, Chance? Das ist doch näher als durch die Stadt.« »Weil ich nicht über Zollikofen-Bielnacht wandern will, sondern über Kerzers-Erlach.« »Das ist eine ungewöhnliche Route, Chance.« »Eine gar nicht so ungewöhnliche, Kommissär.« Sie schwiegen wieder. Die Lichter der Stadt glitten an ihnen vorbei. Aber wie sie nach Bethlehem kamen, fragte Chance: »Sind Sie schon einmal mit Schmied gefahren?« »Ja, öfters. Er war ein vorsichtiger Fahrer.« Und Berlach blickte nachdenklich auf den Geschwindigkeitsmesser, der fast 110 zeigte. Chance mäßigte die Geschwindigkeit ein wenig. »Ich bin einmal mit Schmied gefahren, langsam wie der Teufel. Und ich erinnere mich, dass er seinem Wagen einen sonderbaren Namen gegeben hatte. Er nannte ihn, als er tanken musste. Können Sie sich an diesen Namen erinnern? Er ist mir entfallen.« »Er nannte seinen Wagen den blauen Charon.« »Charon ist ein Name aus der griechischen Sage, nicht wahr?« »Charon fuhr die Toten in die Unterwelt hinüber, Chance.« »Schmied hatte reiche Eltern und durfte das Gymnasium besuchen. Das konnte sich unser einer nicht leisten. Da wusste er eben, wer Charon war, und wir wissen es nicht.« Berlach steckte die Hände in die Manteltaschen und blickte von Neuem auf den Geschwindigkeitsmesser. »Ja, Chance, Schmied war gebildet, konnte Griechisch und Lateinisch und hatte eine große Zukunft vor sich als Studierter. Aber trotzdem würde ich nicht mehr als 100 fahren.« Kurz nach Gümmenen, bei einer Tankstelle, hielt der Wagen jäh an. Ein Mann trat zu ihnen und wollte sie bedienen. »Polizei, wir müssen eine Auskunft haben«, sagte Chance. Sie sahen undeutlich ein neugieriges und etwas erschrockenes Gesicht, das sich in den Wagen beugte. »Hat bei Ihnen ein Autofahrer vor 2 Tagen angehalten, der seinen Wagen den blauen Charon nannte?« Der Mann schüttelte verwundert den Kopf und Chance fuhr weiter. »Wir werden den Nächsten fragen.« An der Tankstelle von Kerzers wusste man auch nichts. Berlach brummte: »Was Sie treiben, hat keinen Sinn.« Bei Erlach hatte Chance Glück. So einer sei am Montagabend da gewesen, erklärte man ihm. »Sehen Sie, jetzt wissen wir, dass Schmied am Montagabend über Kerzers ins Gefahren ist«, meinte Chance, wie sie bei Landeron in die Straße Neuenburg-Biel einbogen. »Sind Sie sicher?« »Ich habe Ihnen den lückenlosen Beweis geliefert.« »Ja, der Beweis ist lückenlos. Aber was nützt Ihnen das, Chance?« »Das ist nun eben so. Alles, was wir wissen, hilft uns weiter.« »Da haben Sie wieder einmal recht«, sagte darauf der Alte und spähte nach dem Bielersee. Es regnete nicht mehr. Nach Neuville kam der See aus den Nebelfetzen zum Vorschein. Sie fuhren in Ligatz ein. Chance fuhr langsam und suchte die Abzweigung nach Lamboin. Nun kletterte der Wagen die Weinberge hinauf. Berlach öffnete das Fenster und blickte auf den See hinunter. Über der Petersinsel standen einige Sterne. Im Wasser spiegelten sich die Lichter und über den See raste ein Motorboot. »Spät um diese Jahreszeit«, dachte Berlach. Vor ihnen in der Tiefe lag Twan und hinter ihnen Liggerts. Sie nahmen eine Kurve und fuhren nun gegen den Wald, den sie vor sich in der Nacht ahnten. Chance schien etwas unsicher und meinte, vielleicht gehe dieser Weg nur nach Schernels. Als ihnen ein Mann entgegenkam, stoppte er. Geht es hier nach Lambois? Nur immer weiter und bei der weißen Häuserreihe, am Waldrand rechts in den Wald hinein, antwortete der Mann, der in einer Lederjacke steckte und seinem Hündchen pfiff, das weiß mit einem schwarzen Kopf im Scheinwerferlicht tänzelte. Komm, Ping Ping! Sie verließen die Weinberge und waren bald im Wald. Die Tannen schoben sich ihnen entgegen, endlose Säulen im Licht. Die Straße war schmal und schlecht. Hin und wieder klatschte ein Ast gegen die Scheiben. Rechts von ihnen ging es steil hinunter. Chance fuhr so langsam, dass sie ein Wasser in der Tiefe rauschen hörten. Die Twanbach-Schlucht. Auf der anderen Seite kommt die Straße von Twan. Links stiegen Felsen in die Nacht und leuchteten immer wieder weiß auf. Sonst war alles dunkel, denn es war erst Neumond gewesen. Der Weg stieg nicht mehr und der Bach rauschte jetzt neben ihnen. Sie bogen nach links und fuhren über eine Brücke. Vor ihnen lag eine Straße. Die Straße von Twan nach Lambois. Chance hielt. Er löschte die Scheinwerfer und sie waren in völliger Finsternis. Was jetzt? Jetzt warten wir. Es ist 7:40. Wie sie nun warteten und es 8 wurde, aber nichts geschah, sagte Berlach, dass es nun Zeit sei, von Chance zu vernehmen, was er vorhabe. Nichts genau Berechnetes, Kommissär. So weit bin ich im Fall Schmieden nicht, und auch Sie tappen ja noch im Dunkeln, wenn Sie auch einen Verdacht haben. Ich setze heute alles auf die Möglichkeit, dass es diesen Abend dort, wo Schmied am Mittwoch war, eine Gesellschaft gibt, zu der vielleicht einige Gefahren kommen. Denn eine Gesellschaft, bei der man heutzutage den Frack trägt, muss ziemlich groß sein. Das ist natürlich nur eine Vermutung, Kommissär Berlach. Aber Vermutungen sind nun einmal in unserem Berufe da, um ihnen nachzugehen. Die Untersuchung über Schmieds Aufenthalt an dem Tessenberg durch die Polizei von Biel, Neuenstadt, Twan und Lambois habe nichts zutage gebracht, warf der Kommissär ziemlich skeptisch in die Überlegungen seines Untergebenen ein. Schmied sei eben einem Mörder zum Opfer gefallen, der geschickter als die Polizei von Biel und Neuenstadt sein müsse, entgegnete Chance. Berlach brummte, wie er das wissen wolle. Ich verdächtige niemanden, aber ich habe Respekt vor dem, der den Schmied getötet hat, insofern hier Respekt am Platz ist. Berlach hörte unbeweglich zu, die Schultern etwas hochgezogen. Und Sie wollen diesen Mann fangen, Chance, vor dem Sie Respekt haben? Ich hoffe, Kommissär. Sie schwiegen wieder und warteten. Da leuchtete der Wald von Twan her auf, ein Scheinwerfer tauchte sie in grelles Licht. Eine Limousine fuhr an ihnen Richtung Lambois vorbei und verschwand in der Nacht. Chance setzte den Motor in Gang. 2 weitere Automobile kamen daher, große, dunkle Wagen voller Menschen. Chance fuhr ihnen nach. Der Wald hörte auf. Sie kamen an einem Restaurant vorbei, dessen Schild im Lichte einer offenen Türe stand. An Bauernhäusern, während vor ihnen das Schlusslicht des letzten Wagens leuchtete. Sie erreichten die weite Ebene des Tessenbergs. Der Himmel war reingefegt, riesig brannten die sinkende Vega, die aufsteigende Capella, Aldebaran und die Feuerflamme des Jupiter am Himmel. Die Straße wandte sich nach Norden und vor ihnen zeichneten sich die dunklen Linien des Spitzbergs und des Chasserals ab, zu deren Füßen einige Lichter flackerten, die Dörfer Lambois, Dies und No. Da bogen die Wagen vor ihnen nach links in einen Feldweg ein und Chance hielt. Er drehte die Scheibe nieder, um sich hinausbeugen zu können. Im Felde draußen erkannten sie undeutlich ein Haus, von Pappeln umrahmt, dessen Eingang erleuchtet war und vor dem die Wagen hielten. Die Stimmen drangen herüber, dann ergoss sich alles ins Haus und es wurde still. Das Licht über dem Eingang erlosch. »Sie erwarten niemand mehr«, sagte Chanz. Berlach stieg aus und atmete die kalte Nachtluft. Es tat ihm wohl, und er schaute zu, wie Chanz den Wagen über die rechte Straßenseite hinaus halb in die Matte steuerte, denn der Weg nach Lambon war schmal. Nun stieg auch Chanz aus und kam zum Kommissär. Sie schritten über den Feldweg auf das Haus im Felde zu. Der Boden war lehmig und Pfützen hatten sich angesammelt. Es hat auch hier geregnet. Dann kamen sie an eine niedere Mauer. Doch war das Tor geschlossen, das sie unterbrach. Seine rostigen Eisenstangen überragten die Mauer, über die sie zum Hause blickten. Der Garten war kahl, und zwischen den Pappeln lagen wie große Tiere die Limousinen. Lichter waren keine zu erblicken. Alles machte einen öden Eindruck. In der Dunkelheit erkannten sie mühsam, dass in der Mitte der Gittertüre ein Schild befestigt war. An einer Stelle musste sich die Tafel gelöst haben. Sie hing schräg. Chanz ließ die Taschenlampe aufleuchten, die er vom Wagen mitgenommen hatte. Auf dem Schild war ein großes G abgebildet. Sie standen wiederum im Dunkeln. »Sehen Sie, meine Vermutung war richtig. Ich habe ins Blaue geschossen und ins Schwarze getroffen.« Und dann bat er zufrieden, »Geben Sie mir jetzt eine Zigarre, Kommissär. Ich habe eine verdient.« Berlach bot ihm eine an. »Nun müssen wir noch wissen, was G heißt.« »Das ist kein Problem. Gastmann.« »Wieso?« »Ich habe im Telefonbuch nachgeschaut. Es gibt nur 2 G in Lambon.« Berlach lachte verblüfft, aber dann sagte er, »Kann es nicht das andere G sein?« »Nein, das ist die Gendarmerie. Oder glauben Sie, dass ein Gendarm etwas mit dem Mord zu tun habe?« »Es ist alles möglich, Chanz«, antwortete der Alte. Und Chanz zündete ein Streichholz an, hatte jedoch Mühe, im starken Wind, der jetzt die Pappeln voller Wut schüttelte, seine Zigarre in Brand zu stecken. Er begreife nicht, wunderte sich Berlach, warum die Polizei von Lambon, Dies und Linière nicht auf diesen Gastmann gekommen sei. Sein Haus läge doch im offenen Feld, von Lambon aus leicht zu überblicken, und eine Gesellschaft sei hier in keiner Weise zu verheimlichen, ja geradezu auffallend, besonders in einem so kleinen Juranest. Chanz antwortete, dass er dafür auch noch keine Erklärung wisse. Darauf beschlossen sie, um das Haus herumzugehen. Sie trennten sich. Jeder nahm eine andere Seite. Chanz verschwand in der Nacht und Berlach war allein. Er ging nach rechts. Er schlug den Mantelkragen hoch, denn er fror. Er fühlte wieder den schweren Druck auf dem Magen, die heftigen Stiche, und auf seiner Stirne lag kalter Schweiß. Er ging der Mauer entlang und bog dann wie sie nach rechts. Das Haus lag noch immer in völliger Finsternis da. Er blieb von neuem stehen und lehnte sich gegen die Mauer. Er sah am Waldrand die Lichter von Lambon, worauf er weiterschritt. Aufs Neue änderte die Mauer ihre Richtung, nun nach Westen. Die Hinterwand des Hauses war erleuchtet, aus einer Fensterreihe des ersten Stockes brach helles Licht. Er vernahm die Töne eines Flügels, und wie er näher hinhorchte, stellte er fest, dass jemand Bach spielte. Er schritt weiter. Er musste nun nach seiner Berechnung auf Chanz stoßen, und er sah angestrengt auf das mit Licht überflutete Feld, bemerkte jedoch zu spät, dass wenige Schritte vor ihm ein Tier stand. Berlach war ein guter Tierkenner, aber ein so riesenhaftes Wesen hatte er noch nie gesehen. Obgleich er keine Einzelheiten unterschied, sondern nur die Silhouette erkannte, die sich von der helleren Fläche des Bodens abhob, schien die Bestie von einer so grauenerregenden Art, dass Berlach sich nicht rührte. Er sah, wie das Tier langsam, scheinbar zufällig, den Kopf wandte und ihn anstarrte. Die runden Augen blickten wie 2 helle, aber leere Flächen. Das Unvermutete der Begegnung, Die Mächtigkeit des Tieres und das Seltsame der Erscheinung lähmten ihn. Zwar verließ ihn die Kühle seiner Vernunft nicht, aber er hatte die Notwendigkeit des Handelns vergessen. Er sah nach dem Tier unerschrocken, aber gebannt. So hatte ihn das Böse immer wieder in seinen Bann gezogen, das große Rätsel, das zu lösen ihn immer wieder aufs Neue verlockte. Und wie nun der Hund plötzlich ansprang, ein riesenhafter Schatten, der sich auf ihn stürzte, ein entfesseltes Ungeheuer an Kraft und Mordlust, so dass er von der Wucht der sinnlos rasenden Bestie niedergerissen wurde, kaum dass er den linken Arm schützend vor seine Kehle halten konnte, gab der Alte keinen Laut von sich und keinen Schrei des Schreckens. So sehr schien ihm alles natürlich und in die Gesetze dieser Welt eingeordnet. Doch schon hörte er, noch bevor das Tier den Arm, der ihm im Rachen lag, zermalmte, das Peitschen eines Schusses. Der Leib über ihm zuckte zusammen und warmes Blut ergoss sich über seine Hand. Der Hund war tot. Schwer lag nun die Bestie auf ihm, und Berlach fuhr mit der Hand über sie, über ein glattes, schweißiges Fell. Er erhob sich mühsam und zitternd, wischte die Hand am spärlichen Gras ab. Chance kam und verbarg im Näherschreiten den Revolver in der Manteltasche. »Sind Sie unverletzt, Kommissär?« fragte er und sah misstrauisch nach dessen zerfetztem linkem Ärmel. »Völlig. Das Biest konnte nicht durchbeißen.« Chance beugte sich nieder und drehte den Kopf des Tieres dem Lichte zu, das sich in den toten Augen brach. »Zähne wie ein Raubtier. Das Biest hätte Sie zerrissen, Kommissär.« »Sie haben mir das Leben gerettet, Chance.« »Tragen Sie denn nie eine Waffe bei sich?« Berlach berührte mit dem Fuß die unbewegliche Masse vor ihm. »Selten, Chance«, antwortete er, und sie schwiegen. Der tote Hund lag auf der kahlen, schmutzigen Erde, und sie schauten auf ihn nieder. Es hatte sich zu ihren Füßen eine große schwarze Fläche ausgebreitet, Blut, das dem Tier wie ein dunkler Lavastrom aus dem Rachen quoll.